schreit und die euch befehlen, auch wenn das so bleibt. Was hier geschieht, das seht ihr nicht. Ihr habt alle ein falsches Gesicht. Ihr seid die Sklaven des Systems und ihr wollt, dass wir auch so werden. Ihr seid die Sklaven des Systems, doch ihr schreit heraus. Lieber werden wir sterben. Ihr habt alle keine eigene Meinung, wir Skinheads passen euch nicht. Doch jetzt ist es soweit, wir schreien es euch ins Gesicht. Und ihr wollt, dass wir auch so werden. Ihr seid die Sklaven des Systems, doch ihr schreit's heraus. Lieber werden wir sterben. Ihr schämt euch für das, was früher war. Was habt ihr damit zu schaffen, was einmal geschah? Für Deutschland werden wir kämpfen, es ist jetzt an der Zeit. Wir sind dazu bereit. Ihr seid die Sklaven des Systems, doch ihr schreit heraus.